Kundgabe 6345. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1955. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ob es euch auch ziehet zur Welt, sie ist nicht das Reich, das euch wahrhaft beseligen kann. Sie bietet euch nur ein Scheinglück. Sie gibt euch Scheingüter, die keinen Bestand haben. Vor euch liegt die Ewigkeit. Vor euch liegt eine endlos lange Zeit von unvorstellbarer Seligkeit, wenn ihr euch nicht gekettet habt an die Welt, wenn ihr euch von ihr lösen könnt, solange ihr auf Erden lebt. Ich fordere nur von euch, das hinzugeben, was an sich schon wertlos ist, um euch wirkliche Werte einzutauschen. Ich nehme euch nichts, aber ich gebe euch unvergleichlich viel. Und dass ihr dennoch zögert, hat seinen Grund in eurer falschen Bewertung des Irdischen, der Welt und ihrer Güter. Ihr bewertet es nur deshalb, weil euer Körper Freude hat daran. Was aber ist euer Körper? Nur eine gleichfalls vergängliche Hülle eures eigentlichen Ichs. Ihr schaffet nur immer für diese eure Hülle. Euer Ich aber bleibt allein bestehen. Und für dieses Ich sollet ihr sorgen. Ihr sollet eure Seele lieben, nicht aber euren Körper. Was ihr nun dem Körper versagt zugunsten eurer Seele, das wird nicht für euch zum Nachteil sein. Denn je mehr ihr euch löset von der Welt, desto leichter und unbeschwerter ist euer Aufstieg zur Höhe, in jenes Reich, das allein beständig ist, das euer Ich aufnimmt nach dem Tode des Leibes. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Haltet euch immer diese meine Worte vor. Wollet ihr nun mein Reich einmal bewohnen, da ihr doch wisset, dass eures Bleibens auf dieser Erde nicht von Dauer ist. Betäubet euch nicht mit solchen Gedanken, dass es aus sei mit eurem Tode. Sehet der Gefahr offen ins Auge und setzet euch einmal mit dem Gedanken auseinander, dass ihr nicht vergangen seid, dass ihr weiterlebet, und fraget euch dann ernstlich, ob ihr ein glückseliges oder ein überaus trauriges, qualvolles Los euch wünschet, und dann lebet auf Erden so, dass euch Erfüllung wird. Keiner kann dem Tode entgehen, und keiner kann dem Los entrinnen, das er sich selbst durch sein Erdenleben geschaffen hat. Doch ein jeder kann sich ein seliges Los bereiten, wenn er der Welt Widerstand leistet, wenn er alle Begierde danach ertötet, wenn er sich nur auf einer Durchgangsstation wähnet, deren Ziel dann ein Reich des Friedens und der unbegrenzten Seligkeit ist. Wartet noch eine kleine Weile auf die Erfüllung eures Sehnens. Suchet sie nicht auf Erden, sondern wisset, dass ihr alle Herrlichkeiten im geistigen Reich in Empfang nehmen dürfet, wenn eure Seele sich frei gemacht hat, auf Erden von den Fesseln der Materie. Das Erdenleben müsset ihr durchschreiten, aber ihr dürfet euch nicht von der Welt gefangen nehmen lassen, die mein Gegner euch immer wieder lockend vor Augen stellen wird, um es zu verhindern, dass ihr zum rechten Ziel gelangen sollet. Die irdische Welt ist und bleibt das Reich meines Gegners. Hängt ihr euer Herz an irdische Dinge, dann verfallet ihr auch wieder meinem Gegner, von dem ihr euch schon getrennt hattet. Mein Reich aber ist nicht von dieser Welt. Und wollet ihr mich und mein Reich in Besitz nehmen, so müsstet ihr die irdische Welt bewusst hinter euch lassen und eure Gedanken und Sinne müsse nur auf mich gerichtet sein, der euch auch ein wahres Glück schenken kann und will, das ewig währt. Löset euch von der Welt, dann löset ihr euch auch von meinem Gegner, und dann erwartet euch ewige Glückseligkeit. Amen.